wir sind zu kalt, alles verschummt, alles in Hektik. Die Nacken krumm, die Lippen stumm, sind anonym im Netz drin. Das Leben zieht an ihm vorbei, mit einem Wisch ein neuer Tag. Mit einem Klick ein neuer Freund, wenn du sie brauchst, ist keiner da. Guck mal da vom Supermarkt, habt ihr ihn schon entdeckt? Da ist ein Mensch, der eure Hilfe braucht und ihr seht einfach weg. Ihr seid im Chat, seid bei WhatsApp und liked nicht wirklich jeden Dreck. Doch dass der Nachbar an der Decke hängt, das habt ihr nicht gecheckt. Im Internet wird schön geteilt, zeigt mein Herz für ein paar Klicks. Doch dass da draußen Menschen leiden, interessiert die Bitches nicht. Sie interessieren sich nur für sich, sie gehen stumm an ihm vorbei. Der Geigenspieler spielt sein Lied und denkt sich seinen Teil. Seine Mütze vor ihm leer, er hat es schwer, doch meckert nicht. Denn ein kleines Mädchen zaubert ihm ein Lächeln ins Gesicht. Während all die anderen weitergehen, die Augen an ihrem Display kleben, blieb das Mädchen kurz mal stehen und hörte einfach zu. Renne so masse uns zwei, Sende sprich Bände, kommt mal vor. Ein strenger Mensch, der verwende Chancen immer. Der Blick geht ins Leere, das ist virtuell. Die Entwicklung der Jahre ist nicht das vielversprechender. Für alle, was da nicht fähig sind. Und im realen Leben fühlen sie wieder alle einsam. Ein Gespräch über Facebook gerne, wenn's keine Zeit kostet. Bin so im Stress, weil man's niemals leicht macht. Dass das Internet stresst und auch das Handy nicht viel besser ist. Es kann, glaub ich, jeden vibrieren. Es ist wie ein Messerstich, das einzige Fern heutzutage ist nur Facebook. Weil man ist so stark, weil man im Netz hockt. Ich sag noch gefangen im Netz, wie ein Fisch und ein kleiner Bub. Denn ohne Swiss geht auf den Weg und hucht am Gangspüler zu. Bleibt dort sitzen bei ihm, weil er kriegt der Clou. Ich wach auf, mein Wecker ist der Straßenlärm. Und genau wie ich sind andere Menschen, denn sie schlafen gern tagtäglich mit den offenen Augen. Nur meine Geige und ich sind die Letzten, die an Hoffnung noch glauben. Stehe jeden Tag in den Straßen, spiel die Noten des Lebens. Jeder hört, keiner sieht mich, alles ist vergebens. Vor 500 Jahren hätte ich das gleiche Ansehen wie Schuster und Schmied. Aber heute, wo es jeden Scheiß im Internet gibt, stehe ich ohne Jacke mit der Geige im bitteren Regen. Und statt zu helfen, weiß ich nur, wie sie dort reden. Aber mir das Leben zu nehmen, kommt nicht in Frage. Zähne zusammen, beißen, gesenkter Kopf, doch erhobene Nase. Ich seh sie aus dem Blickwinkel mit dem Kopf im Smartphone vertieft. Draußen stehen, da wirken die Gestalten fast schon naiv. Mir schmerzt der Arm, ich spiel mit letzter Kraft den letzten Takt. Alles wird schwarz, keiner hilft, ich akzeptier den Herzinfarkt.